بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Die heutigen Verse, die wir behandeln möchten, sind die Verse 253 bis 255 von Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran: Dies sind die Gesandten. Einige von ihnen haben wir vor den anderen bevorzugt. Unter ihnen gibt es manche, zu denen Allah gesprochen hat, und einige, die er um Rangstufen erhöht hat. Und Isa, dem Sohn der Maria Mariams, gaben wir die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Und wenn Allah gewollt hätte, hätten diejenigen nach ihnen nicht miteinander gekämpft, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen sind. Aber sie waren uneinig. Unter ihnen gab es manche, die glaubten, und andere, die ungläubig waren. Und wenn Allah gewollt hätte, hätten sie nicht miteinander gekämpft. Doch Allah tut, was er will. O, die ihr glaubt, gebt aus von dem, womit wir euch versorgt haben, bevor ein Tag kommt, an dem es keinen Verkauf, keine Freundschaft und keine Fürsprache gibt. Die Ungläubigen sind die Ungerechten. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen und Beständigen. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer ist es denn, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt. Sie aber umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde, und ihre Behütung beschwert ihn nicht. Er ist der Erhabene und Allgewaltige. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Dies sind die Gesandten, einige von ihnen haben wir vor anderen bevorzugt. Die Aussage Allahs, diejenigen sind die Gesandten, gemeint ist, die sind die Gesandten, von denen wir dir berichtet haben oder von denen du Kenntnis hast. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat von manchen Propheten und Rusul Gesandte die Namen kennengelernt, von manchen hat er die Namen nicht kennengelernt. Und die meisten Namen kennt er nicht. Die meisten Namen der Propheten, 124.000 Propheten, kennt er nicht. Die meisten Namen kennt er nicht. Er kennt nur wenige. Und Allah sagte, einige von ihnen haben wir vor anderen bevorzugt. Und das ist ein Beweis dafür, dass die Propheten nicht alle auf der gleichen Stufe sind, sondern sie sind von unterschiedlicher Stufe. Und im Vers in Surat al-Baqarah am Ende, im Vers 285, wo Allah sagte, wir machen keinen Unterschied bei jemandem von seinen Gesandten. لا نفرق بين أحد من رسله. Das ist kein Widerspruch zu diesem Vers. Das ist kein Widerspruch zu der Aussage Allahs. Einige von ihnen haben wir vor anderen bevorzugt. Denn der Vers bei Surat al-Baqarah 285, wir machen keinen Unterschied zwischen den Propheten, gemeint ist, oder den Gesandten, gemeint ist, dass wir an alle glauben und nicht an einen Teil glauben, wie die Juden und Christen, und einen Teil nicht glauben, sondern wir glauben an alle Propheten. Aber die Propheten an sich sind von unterschiedlicher Stufe. Und der Beweis, gibt es viele Beweise. Das ist ein Beweis. Der zweite Beweis wird Isra. Und der dritte Beweis, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Ana Sayyidu Waladi Adam Wala Fakhr. Oder Bila Fakhr. Wala Fakhr. Das heißt, er sagte: Ich bin der Führer, ja, der Söhne Adams. Ich bin der Beste, der Führer von den Söhnen Adams. Wala fachar. Und ich sage das nicht aus Überheblichkeit. Ich sage es nicht aus Überheblichkeit. Sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nach ihm kommt kein Prophet mehr. Wer sollte die Botschaft überbringen, wenn er sie nicht überbracht hat? Wenn die Menschen erfahren sollten, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Beste aller Gesandten ist, wer hätte das machen müssen? Wer könnte das jetzt noch machen, außer dem Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst? Ja? Deswegen hat er uns das mitteilen müssen, und hat er nicht aus Überheblichkeit gesagt, sondern weil er die Botschaft überbringen musste. Und dann sagen wir, aus Respekt vor allen Propheten sagen wir nicht, der Prophet ist besser als der und der. Wir sagen nicht, Muhammad s.a.w. ist besser als Musa. Muhammad s.a.w. war besser als Isa. Sowas machen wir nicht aus Respekt vor den Propheten. Wobei wir wissen, dass alle Propheten, der Beste von ihnen ist Muhammad s.a.w. Und da gibt es genug Beweise dafür. Und warum machen wir das nicht aus Respekt? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, la tufaddiluni ala Musa. Das heißt, zieht mich Musa nicht vor. Sagt nicht, ich bin besser als Musa. Ja? Und der Hadith ist sahih. Und er sagt auch, La tukhayiruni. Das heißt also, sagt nicht, ich bin khair, besser als Musa. Sagt nicht, oder was ist, Entschuldigung, La tukhayiru bain al-anbiya. Und fi riwaya, La tufaddilu bain al-anbiya. Das heißt, sagt nicht unter den Propheten, der ist besser als der. Der ist besser als der. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Aber diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat einen Hintergrund gehabt. Und zwar, er sagte das, nachdem ein Jude sagte, dass Moses besser ist als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann hat ein Ansari ihn geschlagen. Hat ein Ansari diesen Juden geschlagen. Und dann hat der Jude sich beim Propheten sallallahu alaihi wasallam beschwert. Und daraufhin hat der Prophet gesagt, sagt nicht, ich bin besser als Moses. Ja? Und deswegen ist, wallahu a'lam, die richtige Ansicht ist, man sagt das nicht aus Respekt vor allen Propheten, aber in Wirklichkeit, wir wissen, der beste Prophet ist Muhammad. Aber wir machen nicht, der Prophet ist besser als der und andersrum. Ja. Zumal das auch nichts bringt, denn wir glauben so an alle, und wer, in welcher Stufe mit Yawm al-Qiyamah sein wird, das ist für uns unerheblich. Wir wissen, dass Muhammad al-Maqam al-Mahmud erreichen wird, die lobenswerten Stand oder Stätte wird er erhalten, den höchsten Punkt im Paradies, und obwohl Maqam al-Mahmud ist gemeint, die große Schafa'a wird er erlangen, die höchste Platz im Paradies wird er erlangen. Den höchsten Platz im Paradies wird er erlangen. Das wird nur ein Mensch erlangen. Er sagte, ich hoffe, ich bin diese Person. Er wird diese Person sein. Zweifellos, wir zweifeln nicht daran. Wie dem auch sei, Allah sagte, unter ihnen gibt es manche, zu denen Allah gesprochen hat. Gemeint ist, zu denen Allah direkt gesprochen hat. Ohne Jibril dazwischen. Sie haben Allah gehört, wie er spricht. Subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist die Aqida von der Ahle Sunnah wal Jama'a von der Zeit des Propheten bis zum jüngsten Tag, sie sagen über Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht, wann er will, wo er will, wie er will und mit wem er will. Fertig. Abgeschlossen. Das ist die Aqida, ganz einfach. Aber die Aqida der Leute der Bid'a, sie fangen an zu philosophieren und lassen sich darauf Diskussionen ein über die Eigenschaften Allahs. Die Leute von Ahle Sunnah Jama'a, die glauben an Allah, das, wie er es gesagt hat. Allah hat gesagt im Koran, er hat mit Moses direkt gesprochen, unmittelbar. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Und wir glauben, dass die Sache ist erledigt. Das heißt, wenn Allah spricht, man kann ihn hören. Und am Tag der Auferstehung, er wird sprechen. Und der Prophet hat gesagt, es gibt keinen Menschen unter euch, der nicht direkt mit Allah sprechen wird, ohne dass zwischen ihm und ihm ein Vermittler ist. Und er wird auch die Höllenbewohner ansprechen. Sagt, ich sah auf ihr, oder du kennst ihn. Na. Deswegen, wenn wir ihn hören, wir hören Worte, die Buchstaben. Ja, wir hören Geräusche. Das ist, wir hören, wenn Allah spricht. Aber die Buchstaben sind ja Geschöpf. Die Worte auch. Nicht die Worte Allahs. Die Worte Allahs sind keine Geschöpf. Wort ist Geschöpf. Die also Worte der Menschen. Die Buchstaben auch, ja. Die Worte der Menschen, die Buchstaben der Menschen, na. Allah hat Kalam, aber nicht so wie Geschöpfe. Richtig. Na. Inshallah, Fragen können wir danach stellen. Kein Problem. Na, also es gibt manche, zu denen Allah direkt gesprochen hat. Nicht nur Musa a.s., sondern auch Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laylat al-Isra wal-Mi'raj. Die ganze Reise hat er zu Allah gemacht, damit Allah ihm mitteilt, die 5 Gebete. Und hat direkt gesprochen. Nicht einmal Jibril ist so nah rangekommen wie Allah, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam selbst. Und einige, die er um Rangstufen erhöht hat. Und da gibt es mehrere Tafsir dazu. Also manche haben gesagt, damit ist gemeint Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat um Rangstufen erhöht. Und manche sagen, wie heißt es, Idris, weil Allah sagte, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, wir haben ihn zu einem hohen Punkt, zu einem hohen Stand erhoben. Ja, wie dem auch sei, aber in Wirklichkeit, wir wissen nicht, wer diese Propheten sind, die Allah um Rangstufen noch erhöht hat. Über andere. Allah hat es nicht erwähnt im Koran und wir wissen es nicht. Und es geht um Verborgenes. Wir brauchen nicht darüber philosophieren, über Sachen, die Allah uns nicht mitgeteilt hat oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aber zum Beispiel hat Ibrahim alaihi salam, Allah hat ihn zum innigen Freund genommen, Khalil. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Khalil ist der innige Freund, der durch den dein Herz erfüllt wird aus Liebe zu dieser Person. Und Dawud a.s. hat Allah Weisheit gegeben, Hikmah und Königreich, Mulk und Wissen gegeben, Ilm. Und hat ihm Wissen gegeben, wie er die Kriegsrüstung herstellen soll. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ Und wir haben für ihn das Eisen weich gemacht. Er konnte das Eisen biegen mit der Hand. So einfach war es für ihn. Und Suleiman a.s. hat Allah Weisheit gegeben und das Königreich gegeben. Und er konnte den Dschinn befehlen. Und er konnte sogar die Sprache der Vögel verstehen. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war der letzte aller Gesandten. Und seine Gemeinschaft ist die beste Gemeinschaft. Und Allah hat mit ihm direkt gesprochen. Und er wird die Schafa'a bekommen. Yawm al-Qiyamah, die große Schafa'a. Er wird mehr als eine Schafa'a haben. Die große Schafa'a, Schafa'at al-Mawqif, das, wo er Schafa'a macht, dass endlich das Gericht anfängt für alle Menschen, das ist seine Schafa'a, die große Schafa'a, die niemandem gebührt, außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und einige, die er um Rangstufen erhöht hat. Und Isa, dem Sohn der Maria, Isa, dem Sohn Mariams, gaben wir die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Und diese alle Eigenschaften oder diese alle Sachen, durch die Propheten ausgezeichnet worden sind, wir wissen, wir werden niemals diese Stufen der Propheten erreichen können. Weil sie sind unsere Vorbilder, Allah hat sie auserwählt und zu den Besten der Menschen gemacht. Und Isa, dem Sohn der Maria, gaben wir die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Zu den klaren Beweisen gehört, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat in Surat al-Ma'idah, im Vers 110, auf der Seite 126. Und als du aus Lehm mit meiner Erlaubnis etwas schufst, was so aussah wie die Gestalt eines Vogels, und ihr dann einhauchtest und sie dann ein wirklicher Vogel wurde, mit meiner Erlaubnis, und als du den Blindgeborenen und den Weißgefleckten mit meiner Erlaubnis haltest und Tote mit meiner Erlaubnis aus den Gräbern herauskommen ließest. Subhanallah. Er ruft den Toten aus dem Grab raus und er kam aus dem Grab raus. Isa alaihissalam. Subhanallah. Und das sind klare Beweise für was? Beweise für die Wahrhaftigkeit von Isa. Dass er ein wahrer Prophet war. Und als Beweis für die Kinder Israels, für die Juden damals, die nicht an ihn geglaubt haben. Die also wahrhaft, die beweisen, dass er die Wahrheit gesprochen hat und ein Prophet gewesen ist und ein Gesandter Allahs zu den Kindern Israels gewesen ist. Und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Jibril a.s. ist der Heilige Geist. Ar-Ruhul Qudus. Und er war immer mit ihm und hat ihn immer gestärkt und war bei ihm beiseite. Und wenn Allah gewollt hätte, hätten diejenigen nach ihnen nicht miteinander gekämpft, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen sind. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist eben allmächtig. Und aufgrund seiner Weisheit lässt er Dinge zu, die wir manchmal nicht verstehen können. Allah sagt, und wenn Allah gewollt hätte, hätten diejenigen nach ihnen nicht miteinander gekämpft. Aber er macht, was er will eben. Und was ist mit gemeint mit, da hätten diejenigen nach ihnen nicht miteinander gekämpft? Eben nach den Gesandten. Oder im Tafsir, nach Isa, nach Musa hätten die Leute nicht miteinander gekämpft. Aber sie haben miteinander gekämpft. Allah hat es zugelassen aufgrund seiner Weisheit. Aber sie waren uneinig. Hier ist die Ursache. Warum haben sie gekämpft? Weil sie uneinig gewesen sind. Ikhtilaf. Und was für eine Form der Uneinigkeit war es? Unter ihnen gab es manche, die glaubten und andere, die ungläubig gewesen sind oder ungläubig waren. Also war es ein Streit zwischen Ahl al-Kufr und Ahl al-Iman. Nachdem manche an Isa geglaubt haben, manche nicht. Manche an Musa geglaubt haben, manche nicht. Und an die Propheten dazwischen sogar wird teilweise geleugnet. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen untereinander gekämpft haben. Und wenn Allah gewollt hätte, hätten sie nicht miteinander gekämpft. Doch Allah tut, was er will. Und diese Verse sind edel. Denn Allah subhanahu wa ta'ala teilt uns diesen Versen mit, dass es Ursachen dafür gibt, dass Leute miteinander kämpfen. Und dass manche Ursachen dafür sind, die Meinungsverschiedenheit, der Glaube, Iman und Kufr. Aber Allah sagt gleichzeitig, und wenn Allah gewollt hätte, hätten sie nicht miteinander gekämpft. Das heißt, wenn Allah wollte, dann wären sie uneinig gewesen und sie hätten trotzdem nicht miteinander gekämpft. Also ich sage noch einmal. Erst sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Grund dafür war, dass sie gekämpft haben miteinander, ist ihre Meinungsverschiedenheit gewesen in Bezug auf ihre Propheten und andere Sachen der Religion. Und dann sagt Allah, danach. Und wenn er trotzdem gewollt hätte, hätten sie nicht gekämpft. Und das beweist, dass die Ursachen, wenn Allah will, trotzdem keine Rolle spielen. Dass wenn Allah will, Ursachen trotzdem keine Rolle spielen. Es kann sein, dass eine Person ein Medikament nimmt und geheilt wird. Es kann sein, dass eine gleiche Person, die gleiche Krankheit hat, ein Medikament nimmt und nicht geheilt wird. Allah subhanahu wa ta'ala hier teilt uns seine Allmacht mit. Er sagt, doch Allah tut, was er will. Das heißt, normalerweise ist es so, dass diese Ursache führt dazu. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, dann führt diese Ursache eben nicht dazu. Und das spielt dann eben keine Rolle mehr. Denn Allah subhanahu wa ta'ala tut, was er will. Subhanahu wa ta'ala. O, die ihr glaubt, gebt aus von dem, womit wir euch versorgt haben, bevor ein Tag kommt, an dem es keinen Verkauf, keine Freundschaft und keine Fürsprache gibt. Die Ungläubigen sind die Ungerechten. O, die ihr glaubt, gebt aus von dem, womit wir euch versorgt haben. Manche Mufassirun sagen, hiermit ist gemeint die freiwillige Sadaqa. Und die sagen, dass alle Verse, wo Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen allgemein auffordert zu spenden, sind abrogiert, sind aufgehoben worden durch die Verse von Zakat. Aber wir sagen, die richtige Ansicht ist, dass man nicht unbedingt von Abrogation sprechen muss, denn die Verse widersprechen sich nicht. Sondern, was spricht dagegen, wenn in diesem Vers gemeint ist, wo Allah, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oh, die ihr glaubt, geht aus von dem, wo wir euch versorgt haben, dass damit die Pflicht Zakat gemeint ist. Oder das Spenden in anderen Zeiten. Es gibt Tage der Hungersnot in anderen Zeiten, wo auch spenden muss. Der Zakat ist nicht die einzige Pflicht in Bezug auf das Geld. Es kann auch in anderen Zeiten, in Notzeiten kann es sein, dass es auch Pflicht ist, dass du spenden musst. Und deswegen, der Vers ist allgemein und es gibt keine Notwendigkeit, dass wir von Aufhebung von Nasch sprechen müssen. O, die ihr glaubt, gebt aus von dem, womit wir euch versorgt haben. Und das ist, subhanallah, erstens sagt Allah subhanahu wa ta'ala, gebt aus von dem, womit wir euch versorgt haben. Das heißt, das ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Er gibt uns vieles und nur ein Teil dessen, was er uns gegeben hat, von dem, was wir sowieso nicht brauchen, nur ein Teil dessen müssen wir spenden und ausgeben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch noch, deswegen sagt er, gebt ein Teil von dem aus. Mimma razaqnakum. Ja? Nicht eben das Ganze, sondern nur ein Teil davon. Und andere Menschen wie Abu Bakr radhiyallahu anhu, sie haben eben alles ausgegeben. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Na, und somit hier sind gemeint alle guten Wege, in denen man Geld investieren kann. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Na, bevor ein Tag kommt, an dem es keinen Verkauf, keine Freundschaft und keine Fürsprache geben wird. Keinen Verkauf, man kann sich nicht vor der Strafe freikaufen. Keine Freundschaft, gemeint ist keine Freundschaft, die einem etwas nützt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und das ist wichtig, der Koran erklärt sich gegenseitig. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in anderen Stellen im Koran, Al-Akhillau yawma'idin ba'atuhum li ba'atin aduun illa al-muttaqin. Das heißt, an jenem Tage, Tag der Auferstehung, werden die innigsten Freunde, die engen Freunde, einander Feind sein. Außer den Gottesfürchtigen. Illa al-Muttaqin. Und deswegen gibt es am Tag der Auferstehung Freundschaft. Ja? Und diese Freundschaft, die Liebe, die Freundschaft zu den Propheten, zu den rechtschaffenden Menschen, die Freundschaft der Gläubigen untereinander, denn wer jemanden liebt, der wird mit ihm sein. Wer jemanden liebt, wird mit ihm sein, hat der Prophet mit uns mitgeteilt. Deswegen, die Freundschaft zu den gläubigen Menschen nützt etwas. Weil Allah es angeordnet hat. Also keine Freundschaft wird einem nützen, die einem helfen könnte. Und nicht überhaupt keine Freundschaft, nein. Allein schon unsere Freundschaften, so gute wie zu Allah, die wird uns nützen. Ja, deswegen ist es nicht absolut, sondern eingeschränkt. Und keine Fürsprache gibt. Es wird in dem Tag keine Fürsprache geben. Gemeint ist auch nicht, dass es keine Fürsprache geben wird. Dass es nämlich gibt eine Sekte im Islam, die daran scheitert, an solchen Versen. Sie leugnen die Schafa'a. Es gibt eine Sekte im Islam. Sie leugnen die ganze Schafa'a vom Propheten, von den Engeln, von Allah selbst. Und nicht von Allah nicht selbst. Sondern sie scheitern an solchen Versen und an dem Vers, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, sag, Allah gehört die gesamte Fürsprache. Ja? Und sie verstehen solche Verse falsch, weil sie nicht wissen, dass der Koran sich gegenseitig erklärt. und sie leugne die ganzen Hadithe, die überliefert sind über die Fürsprache der Märtyrer und anderen Leute, nur weil sie bestimmte Verse falsch verstehen, wie zum Beispiel diesen Vers. Wala shafa'a, gemeint ist, er kriegt keine Fürsprache, die Allah annimmt, außer wenn er es erlaubt und damit zufrieden ist. Außer wenn er es erlaubt, wenn er damit, subhanahu wa ta'ala, zufrieden ist. Und das ist ein Beweis, dass an jenem Tag der Auferstehung, diese Sachen einem nichts nützen werden, die erwähnt worden sind, aber sehr wohl die guten Taten werden einem nützen. Das heißt, das Zahlungsmittel an Yawm al-Qiyamah ist nicht mehr Geld, nicht mehr Gold und nicht mehr Silber und nicht mehr solche Sachen, sondern an Zahlungsmittel sind am Tag noch die guten Taten. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt und hat seinen Freunden gefragt, Atadruna malil muflis, wisst ihr, wer der bankrott ist, wer wirklich bankrott ist, ja, oder pleite ist? Dann haben sie gesagt, oh, gesandter Allah, also normalerweise pleite bedeutet bei uns jemand, der keinen Euro und keinen Cent hat, ja, also kein Dinar und kein Dirham hat. Und dann hat er gesagt, der Muflis ist, die Bedeutung des Hadithes, ja, der Muflis ist an jedem Tag derjenige, der viel gebetet hat. Also er kommt mit seinen Taten, der Frechter, viel Gebet und viel Fasten und viel Zakat, aber er hat den da beleidigt und den da geschlagen und den da, wie heißt es, bestohlen und so weiter und so fort. Und dann bekommt jeder von ihm sein Recht. Jeder von ihnen nimmt Hasanat von dieser Person. Und wenn von seinen Hasanat, seinen guten Taten, nichts mehr übrig bleibt, dann bekommt er ihre schlechte Taten, Sayyiat, und dann wird er in die Hölle geworfen. Und das ist derjenige, der pleite ist, am Tag der Auferstehung wirklich. Ja, das ist ein Beweis dafür, dass das Zahlungsmittel jeden Tag die guten Taten sind. Die Ungläubigen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sind die Ungerechten. Warum? In diesem Verszusammenhang, zum Beispiel, was darauf hinweist, sie sind ungerecht, weil sie keinen Zakat zahlen. Allah sagt, oh, die ihr glaubt, geht aus von dem, womit wir euch versorgt haben. Tayyib. Und die Ungläubigen tun es nicht. Sagt man mir jetzt, die Ungläubigen sind noch gar nicht angesprochen in dem Vers? Okay. Aber die richtige Ansicht ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Ungläubigen zur Rechenschaft ziehen wird für jede Tat, die sie unterlassen haben. Es gibt eine Meinung unter den Ulama. Manche haben gesagt, der Kafir wird in der Hölle bestraft werden für seinen Kufr. Fertig. Und andere haben gesagt, nein, der Kafir wird für seinen Kufr bestraft werden und für jede andere Sünde, die er begangen hat. Und das ist ein großes Thema, kann man im Aqida-Bereich besser ausführlicher behandeln, aber richtiger ist, dass die Kuffar auch zur Rechenschaft gezogen wird, dass sie nicht gebetet haben und so weiter und so fort. Das gilt für das Jenseits. Im Diesseits heißt es nicht, dass wir von ihnen das verlangen, sondern im Diesseits machen wir das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, und zwar rufe sie auf zu La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, und wenn sie die gehorchen, dann das Gebet, dann die Zakat und so weiter und so fort. Na, wie dem auch sei, die Ungläubigen sind die Ungerechten, unter anderem auch, weil sie von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen worden sind für die Ibadah, für den Gottesdienst, und sie tun es nicht. Na, und sie sind die Ungerechten, und sie werden eben das Paradies verlieren. Und jetzt gibt es im Tafsir eine Überlieferung über Atta ibn Yasar, rahimahullah, er sagte, jetzt aufpassen, er sagt über den Vers, وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ, und die Ungläubigen sind die Ungerechten. Er sagte, gut, dass Allah gesagt hat, die Ungläubigen sind die Ungerechten, und dass er nicht gesagt hat, die Ungerechten sind die Ungläubigen. Er hat nicht gesagt, وَالظَّالِمُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Das wäre eine Katastrophe. Und das ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Genau das gleiche wie فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. So wie den Gläubigen, die auf ihre Gebete nicht achten. Manche Professoren sagen, Gott sei Dank hat Allah nicht gesagt, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, die in ihren Gebeten unachtsam sind. Denn dann wäre jeder betroffen, der kein Khushu' hat in seinem Gebet. Na. Und so sieht man, dass Allah barmherzig gewesen ist mit den Menschen. Wenn er wollte, hätte er etwas anderes offenbaren können, subhanahu wa ta'ala. Na. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen und Beständigen. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer ist es denn, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt. Sie aber umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde. Und ihre Behütung beschwert ihn nicht. Er ist der Erhabene und Allgewaltige. Das ist der Vers, den man bezeichnet als Ayatul Kursi, der Thronschemel-Vers. Das ist der gewaltigste Vers im Koran. Und das ist ein Beweis dafür, dass die Verse im Koran, manche von ihnen sind gewaltiger als andere. Manche von ihnen übertreffen andere an Gewaltigkeit. Weil manche Ulema gesagt haben, das darf man nicht sagen. Denn das würde bedeuten, dass die anderen Verse weniger gewaltig sind und unvollständig wären. Nein, wir glauben, alle sind vollständig und perfekt, weil sie Allahs Worte sind. Aber man darf sagen, manche Verse sind gewaltiger als andere, weil das ist der Beweis dafür. Aber nur, wenn etwas überliefert ist. Der Prophet hat eben gesagt, dass das der gewaltigste Vers im Koran ist. Und da werden wir einige Hadith gleich anschauen. Wie dem auch sei, Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Allah, das ist der eigene Name von Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Des einen wahren Gottes. Es gibt keinen Gott außer ihm. Gemeint ist, es gibt keinen, der es wert ist, angebetet zu werden. Es gibt niemanden, der das Recht hat, angebetet zu werden, dass man ihm Gottesdienste verrichtet, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Denn er versorgt und er erschafft und er leitet alle Angelegenheiten und alle anderen Götter sind falsche Götter. Und auch das deutsche Wort Gott ist jemand, der vergöttert wird. Jemand, den man vergöttert, ist ein Gott. Deswegen gibt es falsche Götter. Genug falsche Götter. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist ein Gott, weil er vergöttert wird. Weil man ihn anbetet. Und es gibt aber keinen Gott außer ihm. Gemeint ist keinen wahren Gott, außer Allah subhanahu wa ta'ala, dem Lebendigen und Beständigen. Und dieser Vers ist deswegen gewaltig und edel, weil er über Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala handelt. Weil er über die Eigenschaften Allahs handelt. Und das Edelste im Buche Allahs ist die Eigenschaften Allahs. Wir wissen, dass der ganze Koran handelt von drei Themen. Einmal, Allah spricht über sich selbst. Zweitens, Allah spricht über Gesetze. Drittens, Allah spricht über die Geschichte. Ja, alles, was im Koran vorkommt, ist ein von diesen drei Teilen. Geht kein. Und deswegen haben manche Ulama gesagt, der Hadith, dass die Surat al-Ikhlas, Qul Allahu Ahad, ist ein Drittel des Koran, das ist genau damit gemeint. Das heißt, weil Qul Allahu Ahad geht über Allahs Eigenschaften. Das heißt, der Qul Allahu Ahad ist ein Drittel des Korans wert. Deswegen, wie heißt das, weil er über ein Drittel des Koran geht. Weil er ein Drittel der Themenbereiche des Koran abdeckt. Und nicht, wenn man dreimal Qul Allahu Ahad liest, hat man ja das Koran gelesen. Nein, das kann nicht sein. Yani, weil man kriegt, wenn man für jeden Buchstaben 10 Hasanat bekommt, dann kriegt man Qul Allahu Ahad viel weniger, also normalerweise, wenn man es nachzählt. Ja. Wie dem auch sei. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen und Beständigen. Der Lebendige, Al-Hayy. Das heißt, er hat die Eigenschaft, lebendig zu sein. Wir sind auch lebendig. Wir Menschen sind auch lebendig. Und die Tiere sind auch lebendig. Und die Pflanzen sind auch lebendig. Aber wir sind anders lebendig als Allah. Oder Allah ist anders lebendig als wir. Ein Unterschied ist zum Beispiel, dass Allah subhanahu wa ta'ala ewig lebt. Und wir leben nicht ewig. Und Allah subhanahu wa ta'ala stirbt nicht. Wir sterben. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht nur lebendig, sondern er gibt auch Leben. Und wir können kein Leben geben. Deswegen, Allah, nichts ist ihm gleich. Auch diese Eigenschaft ist nicht gleich wie die Eigenschaft der Geschöpfe. Und hierzu sagen wir Folgendes. Weil er lebendig ist und wir auch lebendig sind und wir können hören und sehen und haben einen Willen, dann hat Allah auch einen Willen. Er kann auch hören und sehen, wie er uns mitgeteilt hat, an vielen zahlreichen Versen. Denn das ist die Eigenschaft, die man das lebendig ist. Na. Und beständig. Hier ist übersetzt worden, der beständige Al-Qayyum. Al-Qayyum bedeutet aber auch derjenige, also wie hier übersetzt ist, unten als Anmerkung, derjenige, ohne dessen Fürsorge nichts bestehen bleibt, oder auch derjenige, der aus sich selbst seiend ist. Das heißt, er braucht keine Energie, nichts. Er braucht nichts, um zu existieren. Er selbst existiert ewig. Er braucht niemanden. Und er braucht überhaupt nichts. Sondern alle brauchen ihn. Subhanahu wa ta'ala. Und über die gewaltigsten Namen Allah subhanahu wa ta'ala ist viel gesagt worden. Al-Ism al-A'zam, der gewaltigste Name Allahs, ist viel gesagt worden. und überliefert worden. Über den Propheten sallallahu teilweise und auch über die Sahaba. Na, ist einiges überliefert worden. Warum gibt es darüber Meinungsverschiedenheiten? Weil die Hadithe sich offensichtlich widersprechen. Weil die Hadithe, obwohl sie authentisch sind, sich offensichtlich widersprechen. Wenn man annimmt, dass Allahs gewaltigster Name ein einziger ist und ein bestimmter ist. Wenn man sagt, Allahs gewaltigster Name ist zum Beispiel Allah. Manche sagen, Allah ist der gewaltigste Name. Dann hat man ein Problem mit manchen Aussagen. Manchen Hadithen. Und manche sagen, der gewaltigste Name ist Al-Hayy Al-Qayyum. Dann hat man ein Problem mit manchen Hadithen. Weil dann, wie wir gleich sehen, ich lese jetzt mal einige Hadithen vor. Na. Und man kommt erst aus dem Schneider, wenn man sagt, dass alle Namen Allahs gewaltig sind und die gewaltigsten sind. Oder dass diese Namen die Namen des gewaltigsten sind. Dass nicht gemeint ist, dass es der gewaltigste Name ist, sondern das sind die Namen des gewaltigsten. Dann hat man kein Problem, kein Widerspruch mit den Hadithen. Und denn es, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte einen Mann gehört, der folgendes gesagt hat: Sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi annaka antal Allahul Ahad As-Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. O Allah, ich bitte dich, weil du derjenige bist, du bist Allah, der einzige As-Samad, also der absolute, derjenige, der niemanden, der nie gezeugt hat und auch nie gezeugt worden ist und der niemanden hat, der ihm gleich ist. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. Dann sagte der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم, dieser da hat Allah سبحانه وتعالى mit seinem gewaltigsten Namen gebeten, mit seinem gewaltigsten Namen gebeten. Und zwar derjenige, mit dem, wenn er darum gebeten wird, dann gibt er. Und wenn man ihn darum, wenn man zu ihm Dua macht mit diesem Namen, dann erhört er auch das Dua, den Dua. Und der Hadith ist sahih bei Ibn Majah und der Tirmidhi. Und über Asma bint Yazid, radiallahu anha, ist überliefert, an der Nabi sallallahu alaihi wasallam, قال, Ismullahi al-A'zam fi hatayn al-Ayatayn. Er sagte, Allahs gewaltigster Name ist in diesen beiden folgenden Versen. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Und euer Gott ist ein einziger Gott, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Alabama, dem Barmherzigen. Und der zweite Vers, wa khatimatu surati wa fatihatu surati Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwa al-Hayyul Qayyum, und im Beginn der Sura Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen und dem Beständigen. Der gleiche Vers, Anfang wie Surat Ayat al-Kursi. Okay? Und weder al-hayyul al-qayyum kommt in dem anderen Vers vor, und noch kommt in diesem Vers vor, also in Vers Surat al-Imran, al-Rahman al-Rahim vor. Ja? Und insofern, wie ich gesagt habe, sind die Hadithe offensichtlich widersprüchlich. Auch wenn wir was wir festhalten können, kein Mensch weiß mit Gewissheit, was Allahs gewaltigster Name ist, wenn es einen gibt. Wie dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala erhört alle Gebete, wenn man nur die Voraussetzungen dafür erfüllt. Und der Hadith, den ich gerade erwähnt habe, ist Hasanun li ghayrihi, und der ist bei Ashab al-Sunan, außer bei, also in den Sunan-Büchern, außer bei An-Nasa'i, rahimahullah. Naam. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Jetzt, weil Allah hat uns geteilt, er ist der Lebendige und der Beständige. Und damit man nicht auf die Idee kommt, dass Allah lebendig ist wie die Menschen, sagt er jetzt, ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Also wir sind zwar lebendig und leben, sind wach, aber nicht auf Dauer, sondern wir brauchen eben Schlaf und werden müde. Und überkommt, subhanahu wa ta'ala, weder Schlummer noch Schlaf. Und gerade weil er der Beständige ist, aus sich selbst seiend ist und alles von ihm abhängig ist, kann es nicht sein, dass plötzlich, dass er müde wird und schlafen geht. Das geht nicht. Und Schlummer ist etwas, genau die Phase vor dem Schlaf, bis man sein Bewusstsein ganz verliert. Und noch Schlaf, denn diese Eigenschaften, Schlummer und Schlaf, sind Eigenschaften des Mangels. Eigenschaften des Mangels. Und deswegen hat Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu arda gesagt, قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. Er sagte, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم hat uns fünf Dinge mitgeteilt. فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام يخفض القسط ويرفعه. Er sagte, wahrlich Allah schläft nicht und er soll auch nicht schlafen oder es kann auch nicht sein, dass er schläft. يخفض القسط, das heißt, er senkt die Waagschale, ويرفعه, und erhöht die Waagschale. Gemeint ist damit, wenn gute Taten reingelegt werden, senkt er die Waagschale, weil sie schwieriger wird. Wenn nichts reingelegt, bleibt sie oben. Oder sie wird höher, wenn etwas in die schlechte Waagschale reingetan wird. Na. Was heißt Waagschale? Am Tag der Auferstehung, wo die Taten reingelegt werden. Die guten und die schlechten. Mizan. يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ. Noch bevor die Taten am Tage verrichtet werden, werden zu ihm die Taten der Nacht hochgebracht. وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ. Und die Taten des Tages, die verrichtet werden, werden zu ihm hochgebracht, noch bevor die Nacht anfängt. Also bevor die Taten der Nacht angefangen werden. Und dann sagt er subhanahu wa ta'ala, حِجَابُهُ النُّورِ. Das hat Ibn Majah übrigens in einem gerade diesen Hadith erwähnt, in einem Kapitel über diejenigen, die Eigenschaften Allahs leugnen. Über diejenigen, die Eigenschaften Allahs leugnen. Weil dieser Hadith ist voller Eigenschaften Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und er sagte dann am Ende, حِجَابُهُ النُّورِ لَوْ كَشَفَهُ أَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَنْ تَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, sein Schleier ist das Licht, wenn er es wegnehmen würde, dann würden die Lichtstrahlen seines Gesichtes alles, soweit sein Blick in die Schöpfung hineinlangt, verbrennen. Das ist ein Ausdruck dafür, dass alles verbrennen würde. Subhanahu wa ta'ala. Der Hadith ist sahih bei Ibn Majah, rahimahullah. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Der Vers ist eindeutig. Wer ist es denn, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Eben niemand, weil ihm alles gehört, was in den Himmel, was auf der Erde ist. Alle sind seine Diener. Und das ist ein Beweis dafür, dass die Fürsprache existiert. Das ist ein Beweis dafür, dass die Fürsprache Schafa'a existiert. Aus dem Koran. Wer ist es denn, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Also mit seiner Erlaubnis geht's. Was tatsächlich auch stattfinden wird. Na. Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt. Gemeint ist, was vor ihnen liegt in der Zukunft und im Jenseits, was ihnen passieren wird. Und was hinter ihnen liegt, das heißt die Vergangenheit, was schon passiert ist. Sie aber umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Und diese Aussage, sie umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will, bedeutet, dass wir nur einen sehr, sehr, sehr, sehr kleinen Anteil an Wissen haben, vom Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Unvergleichlich klein, denn er sagte, sie umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Und das ist eine kleine Ausnahme von Allah subhanahu wa ta'ala, der Wissen, das er jemandem gibt, das, dem, wem er will, subhanahu wa ta'ala. يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Und sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وسع كرسيه السماوات والأرض. Sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde. Sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde. Und Thronschemel auf Deutsch, ein Schemel ist ein Fußbank. Ein Schemel ist eine Fußbank. Also bei den Menschen, manche Menschen, wenn sie auf einem Stuhl sitzen, gibt es unten am Stuhl angebracht oder unangebracht eine Stelle, wo man die Füße drauf tun kann. Ja, ausruhen kann. Das ist ein Schemel. Das ist ein Schemel. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde, subhanahu wa ta'ala. Und über diesen Vers ist überliefert worden, über den Sahabi Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, den Freund des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا والتي تليها خمسمائة Am. Er sagte, zwischen dem untersten Himmel und dem Himmel, der darüber ist, sind 500 Jahre. Das heißt, eine Strecke, für die man 500 Jahre lang braucht. Mit was für einem Gefährt? Allah. وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءِ 500 عام. Und zwischen jedem Himmel und dem anderen sind 500 Jahre. Übrigens, das heißt nur, dass man weiß nicht, wie der Himmel groß er ist. Der Hadith sagt nur aus, was der Abstand ist zwischen den Himmeln. Aber wir haben nicht mal den ersten Himmel zu Ende gesehen. Also wissen nicht mal. Es geht nur um den Abstand dazwischen, aber nicht um den Himmel selbst. Der Himmel, Allah, ist vielleicht noch viel größer. Na. وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَ وَالْكُرْسِي. Und zwischen dem siebten Himmel und Al-Kursi, dieser Kursi, der hier erwähnt ist, Thronschemel oder auf Arabisch Kursi, kann auch Stuhl bedeuten, ja. Aber hier ist gemeint Thronschemel, weil Ibn Abbas es gesagt hat. Gerade solche Angelegenheiten von Al-Ghaib und vom Verborgenen, keiner weiß es, außer wenn Allah es uns gesagt hat. Oder wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es uns gesagt hat. Und deswegen, wenn ein Sahabi, ein Freund des Propheten etwas sagt, über Al-Ghaib, ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er hat es vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört und gelernt, oder natürlich über einen Sahabi Propheten gelernt, das ist kein Problem, oder er hat es von den Israeliat gehört. Es kann sein, dass er es gehört hat von den Juden und den Christen. Denn der Prophet hat gesagt, Hadithu an Bani Israel wala haraj. Er sagt, erzählt von den Kindern Israels ihre Geschichten und das ist kein Problem. Also gemeint ist, solange es nicht dem Koran widerspricht und das Sunna des Propheten widerspricht. Ja. Denn nicht alles, was sie sagen, ist falsch. Nicht alles, was sie sagen, ist falsch. Na, auf jeden Fall zwischen dem siebten Himmel und dem Kursi sind 500 Jahre. وَبَيْنَ الْكُرْسِي وَالْمَا und zwischen dem Kursi und dem Wasser sind 500 Jahre. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran erwähnt, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا in Surat Yunus, in Surat Hud. Und sein Thron war oder ist auf dem Wasser. Auf dem Wasser. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا sein Arsch ist auf dem Wasser. وَبَيْنَ الْكُرْسِي وَالْمَا 500 عَام das heißt, zwischen dem Kursi und dem Thron, und dem Wasser, sind 500 Jahre. وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَا und er sagte, Abdullah ibn Mas'ud sagt, und der Arsch ist über dem Wasser, und dann sagte er, وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشُ und er sagte, Allah ist über dem Thron. Und dann sagte er, radiallahu anhu arda, وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ Allah ist über dem Thron, und trotzdem ist ihm nichts von euren Taten verborgen. Subhanahu wa ta'ala. Der Hadith bei Ibn Khuzaima in seinem Buch Al-Tawhid auf der Seite 105 und Al-Bayhaqi in seinem Buch Al-Asma' wa Sifat. Al-Bayhaqi übrigens gehört zu den großen Gelehrten der Asha'ira. Al-Bayhaqi gehört zu den großen Gelehrten der Asha'ira. Nein, obwohl er ein Hadith-Gelehrter war, er war einer der großen Asha'ira-Gelehrten und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Al-Asma' wa Sifat. Und da hat er gesagt, auf der Seite 104 hat er diesen Hadith erwähnt. Und diesen Hadith hat Ibn Qayyim rahimahullah in seinem Buch Al-Jama'a al-Jush al-Islamiyya gesagt, dass es sahih ist. Und Al-Dhahabi auch in seinem Buch Al-Ulu auf der Seite 64. Und wie dem auch sei, das ist nicht der einzige Hadith, sondern in Al-Bukhari und bei Muslim sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Hadith, den wir alle kennen. Inna Allah ta'ala kataba kitaban qabla an yakhluq al-khalq. Inna rahmati sabaqat ghadabi. فهو مكتوب عنده فوق العرش. تأمل. إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق. إن رحمتي سبقت غضبي. فهو مكتوب عنده فوق العرش. Also er sagte, und der Hadith bei Bukhari und Muslim, Allah, der Erhabene, hat ein Buch geschrieben, noch bevor er die Schöpfung erschaffen hat. Und darin steht, إن رحمتي سبقت غضبي. Das heißt, meine Barmherzigkeit hat meinen Zorn überholt. Subhanallah, Alhamdulillah. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das steht bei ihm geschrieben über dem Thron. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Und sowieso jemand, der leugnet, dass der Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Thron ist, in Wirklichkeit, er leugnet die ganze Al-Isra. Die ganze Nachtreise des Propheten sallallahu alaihi wasallam und Al-Mi'raj und auch die Himmelsreise. Denn wo ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser Nacht hingereist? Er ist gereist von Mekka nach Al-Quds und von Al-Quds wohin? vom ersten Himmel, den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften, den sechsten, den siebten und dann zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann hat er mit Allah subhanahu wa ta'ala direkt gesprochen, ohne einen Vermittler. Ohne einen Vermittler hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm die fünf Gebete auferlegt. Und wenn jemand sagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht über seinem Thron, dann in Wirklichkeit zieht er die ganze Laylat al-Isra wal-Mi'raj, die ganze Nachtreise, Himmelsreise ins Lächerliche. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala überall ist, warum sollte er dann diesen unglaublichen riesigen Weg auf sich nehmen? Jemand, der nicht glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Thron sich erhoben hat, in Wirklichkeit, er zieht Laylat al-Isra wal-Mi'raj ins Lächerliche. Und das Witzige oder Seltsame besser oder das Traurige an der Sache ist auch noch, dass diese Leute sind nämlich meistens die Leute, die auch Laylat al-Isra wal-Mi'raj feiern. Obwohl es sowieso eine Bid'a ist und nicht so, dass Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gehört, Laylat al-Isra wal-Mi'raj zu feiern. Sie feiern es und sie wissen nicht einmal, warum sie es in Wirklichkeit feiern. Subhanallah. Deswegen ist der Glaube der Ahle Sunnah wal-Jama'a schon immer gewesen, dass Allah subhanahu wa ta'ala über seinem Thron ist und sich darüber erhoben hat, nachdem er die Himmel und Erde erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. Und er hat sich erhoben über seinen Thron auf eine Art und Weise, die uns unbekannt ist. Er hat sich erhoben über seinen Thron auf eine Art und Weise, die uns unbekannt ist. Wir wissen nicht wie. Wir wissen nur, dass es so ist, aber nicht wie es ist. Und daran zu glauben ist eine Pflicht. Und es zu hinterfragen ist eine Bid'a, ist verboten. Und es zu leugnen ist Kufr. Und das zu leugnen, ist Kufr. Und ich habe einmal den Hadith-Gelehrten des Sheikh Ali Rida, Hafizahullah, über eine Überlieferung gefragt, die ich gelesen hatte, über Salama, radiallahu anha wa ardaha. Salama ist eine der Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich habe ihn gefragt über eine Überlieferung, die ich über sie gelesen habe, was sie gesagt haben soll, und habe auf seine Antwort gewartet und habe sie alhamdulillah schriftlich bekommen, die Antwort. Und die Antwort des Gelehrten war die folgende. Er sagte, ich übertrage auf Deutsch direkt, er sagte, dass Sheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh in seinem Buch auf der Seite 500 von seinem Buch Fathul Majid folgendes gesagt hat. Die großen Gelehrten, Allahs Barmherzigkeit auf ihnen, haben in ihren Antworten auf diejenigen, die Eigenschaften leugnen, von den Jahmiyyah, Mu'tazila und Asha'ira und anderen, die Aussagen der Sahaba und Tabi'in erwähnt. Zudem gehört, was Al-Hafidh Al-Dhahabi in seinem Buch Al-Ulu und in anderen über Sahih-Überlieferungsketten über Salama, der Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, überliefert hat. Nämlich, dass sie über Allahs Aussage Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, der Allerbarmer hat sich über den Thron erhoben, gesagt hat, das Erheben ist nicht unbekannt. Also es ist uns bekannt. Das Erheben ist nicht unbekannt. Die Art und Weise ist unbegreiflich. Es zu bestätigen ist Iman. Es zu leugnen ist Kufr. Dies haben Ibn al-Munzir und Al-Lalikai und andere über Sahih-Überlieferungsketten überliefert. Und so wissen wir, dass diese Angelegenheit auch schon, aktuell war oder angesprochen war, unter den Sahaba, Allahs Wohlgefallen auf ihnen allen. Und deswegen wissen wir, dass die Aqidah, die Imam Malik uns beigebracht hat, als er über diesen Vers gefragt worden ist, die Antwort, die er gegeben hat, er war nicht der Erste, der diese Antwort gegeben hat, sondern Salama radiallahu anha war ihm dabei schon Jahre voraus. Und so wissen wir, dass die Aqidah von Ahl Sunnah al-Jama'ah, die nichts anderes als die Aqidah der Sahaba radiallahu anhum ajma'in. Und wer versteht besser über die Eigenschaften Allahs nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam als die Sahaba? Niemand. Und deswegen ist es Pflicht, dass man sich an die Aussagen oder an das Verständnis der Sahaba gegenüber dem Koran hält. Naam. Und Al-Arsch ist was anderes als Kursi. Manche Leute denken, Al-Arsch, Kursi ist gleich. Nein. Der Hadith, den ich gerade vorgelesen habe von Ibn Mas'ud, Hadith Maquf, aber seine Bedeutung ist Marfu', bedeutet, dass Al-Arsch ist was anderes als Kursi. und Arsch haben wir erfahren. Arsch hat sogar Säulen, die getragen werden, Qa'im al-Arsch. Und warum haben wir gesagt, Thronschemel ist die wichtigere Übersetzung? Weil Ibn Abbas radiallahu anhuma gesagt hat, Al-Kursiyu mawdi'u al-Qadamain. Wal-Arshu la yuqaddiru qadrahu illa Allah ta'ala. Er sagte Ibn Abbas radiallahu anhuma, und deswegen sind das die Sachen, über die man sich fügen muss. Das heißt, wenn Ibn Abbas, ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagt, über Allah subhanahu wa ta'ala, über Al-Ghaib, über das Verborgene, was keiner von uns gesehen hat, dann kann man das nur so annehmen, wie es gesagt worden ist, weil Ibn Abbas wird bestimmt nicht von sich aus etwas erzählen. Sondern Ibn Abbas, was er sagt, und Ibn Mas'ud und die anderen Sahaba, wenn sie über Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, dann sprechen sie nur etwas, weil sie Wissen darüber haben. Und Ibn Abbas ist derjenige, der den Tafsir gemacht hat, und er ist derjenige, für den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Dua gemacht hat. Ibn Abbas hat für Ibn Abbas Dua gemacht, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat für Ibn Abbas Dua gemacht und gesagt, Allahumma faqihu fi din wa allimu ta'wil. Das heißt, oh Allah, gib ihm Fiqh in der Religion, Verständnis in der Religion, wa allimu ta'wil, und bring ihm bei den Tafsir. Ta'wil, Tafsir. Ta'wil bei den früheren Gelehrten ist gemeint Tafsir. Ja? Weil Ta'wil bedeutet, aber bei den späteren Gelehrten, Ta'wil hat andere Bedeutung. Ta'wil heißt mehr fast schon verfälschen, teilweise. Ja? Aber im Hadith heißt es Tafsir. Und er sagt Ibn Abbas, Al-Kursi Madu'a Qadamain, das heißt, der Kursi, Tumshim, ist der Ort der beiden Füße. Hat er gesagt, subhanahu wa ta'ala. Radiallahu anhu wa radha. Und er sagte, Wal-Arsh la yuqaddiru qadrahu illa Allah ta'ala, und Al-Arsh, dessen Ausmaß kennt niemand außer Allah selbst. Und Al-Arsh kennt dessen Ausmaß. Und der Hadith ist bei Al-Mustadrak, bei Al-Hakim, und der Sheikh Al-Albani, rahimahullah, hat gesagt, es ist sahih, in Al-Mukhtasar Al-Ulu. In Mukhtasar Al-Ulu. Na'am. Umfasst die Himmel und die Erde, das heißt, es ist größer als die Himmel und die Erde. Und umfasst es tatsächlich. Und ihre Behütung beschwert ihn nicht. Das heißt, und trotzdem, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala diese Himmel erschaffen hat und die Erde und den Thronschemel und den Al-Arsch selbst, all dies macht Allah subhanahu wa ta'ala keine Mühe. Für ihn ist es alles einfach. Denn wenn es für ihn schwierig wäre, wie die Juden und Christen sagen, sie sagen, Allah habe sich, hasha, sie sagen, habe sich am siebten Tag ausgeruht, das heißt, Allah wäre nicht vollkommen. Das heißt, Allah wäre nicht allmächtig. Und das ist ein Widerspruch, denn Allah hat gemäß einem Vers gesagt, er ist allmächtig, subhanahu wa ta'ala. Und er hat gerade, in Bezug auf die Juden und Christen, hat er ihnen mitgeteilt und ihnen gesagt, وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ. Das heißt, es hat ihn auch nicht ermüdet, die Schöpfung. Der Himmel und der Erde hat ihn nicht müde gemacht. Und hier in dem Vers, لا تأخذوا سنة ولا نوم. Es nimmt ihn weder, überkommt ihn weder Schlummer noch Schlaf. Subhanahu wa ta'ala. Er ist der Erhabene und Gewaltige. Hier ist er übersetzt worden, der Erhabene. Aber Al-Ali, Arabisch, kommt von Ali. Ali heißt hoch. Und Allah selbst ist hoch und seine Eigenschaften sind die höchsten. Erhaben hier, Übersetzung, ist gemeint im Bezug auf die Eigenschaft. Er selbst ist der Hohe. Er ist über sein Geschöpf. Denn wenn er unten drunter wäre, das wäre eine Erniedrigung. Das wäre eine Erniedrigung. Und das ist er nicht. Subhanahu wa ta'ala. Er ist frei von allen Mängeln. Und der Allgewaltige, der alle gewaltigen Eigenschaften umfasst oder besitzt. Aber er ist nicht oben, er ist auch nicht unten. Er hat keinen Ort. Wie kann man so über Allah ta'ala sagen? Über dem nichts. Er hat alles erschaffen. Er ist der Erhabene und der Allgewaltige, über dem nichts ist. Subhanahu wa ta'ala. Und er ist der Allgewaltige, den niemand, subhanahu wa ta'ala, bezwingen kann. Er ist der Gewaltige, den niemand bezwingen kann, subhanahu wa ta'ala. Und über Ayat al-Kursi ist überliefert worden über ibn Ka'b, radiallahu anhu, da er sagte, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Aba al-Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'azam, also der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Ya Aba al-Munzir, O Aba al-Munzir, weißt du, was der gewaltigste Vers ist im Buche Allahs? Qultu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ich sagte, Allah und sein Gesandter wissen am besten Bescheid. Qala ya Aba al-Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'azam? Er sagte, O Aba al-Munzir, weißt du, welcher Vers im Buche Allahs der gewaltigste ist? Qal, qultu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dann habe ich gesagt, Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen, dem Beständigen. Qala, fadaraba fi sadri, وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. Das heißt, er sagte, der Prophet hat dann auf seine Brust geklopft und gesagt, möge Allah dir das Wissen leicht machen, O Abu al-Munzir. Und der Hadith ist bei Muslim. Das heißt, das ist der gewaltigste Vers im ganzen Koran. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte auch, man qara'a ayat al-Kursi, dubura kulli salatin maktuba, lam yamna'ahu min dukhuli al-Jannah illa an yamut. Und der Hadith ist sahih bei al-Jami'. Das heißt, wer ayat al-Kursi liest nach jedem Pflichtgebet, nichts wird ihn dann vom Eingang ins Paradies abhalten, außer dass er sterben wird. Weil jeder Mensch muss sterben. Und danach wird er ins Paradies gehen, inshallah. Und ebenfalls ist auch überliefert worden über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, über Abu Huraira radiallahu anhu arda, qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan. Er sagte, der Sandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat mich beauftragt mit dem Bewahren der Zakat von Ramadan. Also Zakat al-Fitr sollte ich aufbewahren. Und er hatte, wie heißt es, dann kam jemand und wollte vom Essen was wegnehmen. Weil Zakat al-Fitr gibt man als Essen. Er kam jemand und wollte vom Zakat das wegnehmen. Und dann sagte er, bei Allah, ich werde dich anzeigen beim Gesandten Allah, dafür, dass du klaust vom Zakat al-Fitr. Und dann sagt er, diese Person, die was klauen wollte, inni muhtaj wa alayya ayal wa li haja shadid. Er sagte also, ich bin bedürftig und ich habe Kinder und mir geht es sehr schlecht. Und dann hat Abu Huraira gesagt, okay, dann habe ich ihn freigelassen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt. Und dann hat der Prophet zu ihm gesagt, ja Abu Huraira, was hat die Person gestern gemacht? Und dann hat er ihm erzählt, er hat sich beschwert, also er wollte eben was nehmen und dann hat er, beklagt, dass es ihm schlecht geht und dass er Kinder hat. Und dann habe ich ihn eben barmherzig behandelt und habe ihn freigelassen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, kadhabaka wa sayaud. Er hat dich angelogen und er wird zurückkehren. Und dann sagte Abu Huraira, radhiallahu anhu, fa'araftu annahu sayaud. Liqawli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, innahu sayaud. Er sagte, dann habe ich gewusst, dass er tatsächlich zurückkehren wird. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi hat gesagt, er wird zurückkehren. Radiallahu anhu. Und dann sagt er, dann kam die Person ihm wieder, hat wieder versucht, was zu nehmen. Und dann sagte er, ich werde dich anzeigen beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, bei ihm melden. Und dann sagte er, lass mich bitte in Ruhe, denn mir geht's schlecht und ich habe Kinder und ich werde auch nicht nochmal wieder zurückkehren. Und dann habe ich ihn barmherzig behandelt und ihn freigelassen. Da bin ich aufgewacht und dann hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu mir gesagt, oh Abu Huraira, was hat die Person gestern wieder gemacht? Und dann sagte ich, oh Gesandte Allahs, er hat wieder sich beschwert, dass es ihm schlecht geht und dass er Kinder hat. Und dann habe ich ihn wieder freilaufen lassen. Und dann sagte er, wahrlich, er hat dich angelogen und er wird wieder zurückkehren. Und dann ist das Gleiche passiert eben zum dritten Mal. Und dann hat Abu Huraira zu dieser Person gesagt, إنك تزعم لا تعود. وهذا آخر ثلاث لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. Er sagte, du hast schon dreimal versprochen, dass du nicht zurückkehrst und du kommst immer wieder zurück. Diesmal werde ich dich melden beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagte er aus Angst, Da'ni, lass mich bitte in Ruhe. Ich werde dir auch etwas beibringen, das wird dir helfen. Ich komme dann nie wieder. Und dann sagte er, Da'ni u'allimaka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Lass mich dir Worte beibringen, durch die dir Allah helfen wird. Qult wa ma hu, was sind das für Worte? Qala idha awaita ila firashika faqra ayat al-kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Er sagte, wenn du ins Bett gehen möchtest zum Schlafen, dann lies ayat al-kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, bis du mit dem Vers fertig bist. Fa innaka lan yazalu alayka min Allahi hafiz wa la yaqrabannaka shaytanun hatta tusbih. Und er sagte zu ihm, denn wenn du das tust, dann wird von Allah subhanahu wa ta'ala bei dir ein Schutz sein, ein Schützer sein, Beschützer sein, also ein Engel sein, bis du aufwachst. Und dann wachte ich auf, sagt er, und dann hat der Gesandte Allah zu mir gesagt, was hat deine dein Gefangener oder was, was hat die Person gestern wieder zu dir gesagt? Und dann sagte er, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'ani Allahu biha. Er hat behauptet, dass er mir Worte beibringt, durch die er mir bei Allah helfen wird. Und dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub. Er sagte, o Gesandte Allah, sagte, wahrlich, er hat die Wahrheit gesprochen, obwohl er ein Lügner ist. Ta'lamu man tukhatibu minzu thalathati layal, o minzu thalathi layal. Er sagte, o Abu Huraira, weißt du, mit wem du seit 3 Tagen sprichst? Ja, Abu Huraira, qal, la, qala dhaka shaytan. Er sagte, o Abu Huraira, der Abu Huraira sagte nein, und er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das war ein Shaytan, ein Satan. Und der Hadith bei Is'al Bukhari, rahimahullah wa ta'ala. Und die Hadithe über diesen Thronschimmelvers sind edel. Und es genügt an Vorzüglichkeit über die Verse Allahs alle, dass am Tag der Auferstehung wird zu dem Leser des Koran, der den Koran diesseits gelesen hat, gesagt werden, lies den Koran und psalmodiere ihn, denn deine Stufe wird dort sein, beim letzten Vers, den du lesen wirst. Und der Mensch wird den Koran lesen. Und je mehr er auswendig kann, desto mehr wird er an Stufen zunehmen. Lies da einen Vers, geht um eine Stufe höher. Und die Stufen sind gewaltig. Und wenn man eine Stufe höher geht, das heißt, man wird auf Ewigkeiten eine höhere Stufe sein als die andere. Ja, und das gilt für alle Verse. Wie wird das dann sein mit Ayat al-Kursi? Wo es über die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala geht. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.